Kundgabe 5826. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.12.1953. Kampf gegen Wahrheit. Schutz den Lichtträgern. Und wenn alle Mächte der Finsternis ankämpfen gegen die Wahrheit, wenn sie das Licht verlöschen wollen, das von oben zu euch Menschen herniederstrahlt, so wird sich dieses Licht doch sieghaft Bahn brechen und zuletzt die stärkste Finsternis verjagen. Denn es kommt die Zeit, wo die Erde in hellstem Licht liegt. Es kommt die Zeit, wo kein Schatten das Licht trübet, wo die Menschen in der Erkenntnis stehen und jegliche Unwissenheit, jegliche Lichtlosigkeit verschwunden ist. Es kommt diese Zeit ganz sicher, weil mein Wort Wahrheit ist, weil von mir selbst die Wahrheit ausgeht und weil ich euch als meinen Lichtträgern deshalb das Licht zur Erde leite, dass ihr es hinaustraget in die Welt, dass ihr gegen die Dunkelheit angeht und also auch fest glauben dürfet, dass sich die Wahrheit einmal durchsetzen wird. Doch bei dem jetzigen Menschengeschlecht ist das unmöglich. Es werden immer nur wenige sein, die euch anhören und in denen nun wieder Licht angezündet wird und die den schwachen Schein wieder etwas verstärken. Doch in seinem ganzen Licht wird die Wahrheit erst erstrahlen auf der neuen Erde, weil dann alle Menschen in der Wahrheit stehen, wie sie auch in der Liebe leben und deshalb auch ein übergroßes Licht über die Erde ausgegossen ist, vor dem alles weicht und vergeht, was noch als leiser Schatten hervortreten möchte. Die Wahrheit wird siegen, jedoch nicht mehr auf dieser Erde, wo die Finsternis schon so dicht geworden ist, dass ich ein Licht nur mit meiner Hilfe halten kann, weil überall Feinde lauern, die es verlöschen möchten und die es daher an seiner Leuchtkraft hindern. Doch ich schütze meine Lichtträger. Ich führe dem Licht immer wieder neue Nahrung zu. Und immer wieder begegnen sich Lichtträger und sie leuchten nun verstärkt in das Dunkel der Nacht. Und auch das sind die Erscheinungen der letzten Zeit, dass alles getan wird, die Wahrheitsverkünder am Reden zu verhindern, dass die Verbreitung der Wahrheit unterbunden wird und dass nur das geduldet und bewertet wird, was die Dunkelheit noch verstärkt, dass die Menschen sich in der Nacht befinden und sich wohlfühlen und nicht nach dem lichten Morgen verlangen. Denn es wird gar mächtig von unten her gearbeitet gegen die Wahrheit, gegen alles, was mich bezeuget und verherrlicht. Und allzu gern nehmen die Menschen diese Lehren und Anschauungen an, allzu gern verharren sie in geistiger Finsternis, auf dass im Licht nicht ihre Mängel sichtbar werden. Doch nichts wird ihnen helfen, ihren Zustand zu beschönigen am Tage des Gerichtes, wo alles offenbar wird, das Wollen, Denken und Handeln der Menschen. Dann wird ein überhelles Licht alles aufdecken und die Menschen bloßstellen. Dann wird kein Mensch seinen Seelenzustand verbergen können und die Finsternis wird alle aufnehmen, die nicht das Licht suchten, auf Erden. Ewiges Licht leuchten aber wird denen, die auf Erden strebten, nach der reinen Wahrheit und die sie nun empfangen dürfen im Übermaß. Amen.